Herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wir spielen eine Runde Wer bin ich? Und heute habe ich mir eine Person rausgesucht, die ihr zu erraten habt. Ihr sind in dem Fall... Ich bin der Jürgen und ich frage mich, ob wir den Gag mit dem A nochmal erklären müssten oder ob jeder das schon nicht verstanden hat. Weil ich habe das letzte Mal ganz schön lang gebraucht. Und der? Dominik. Okay, das werte ich mal als Nein. Okay, kleine Variante heute. Ich möchte gar nicht, dass ihr ratet, wie die Person heißt. Da kommt ihr nicht drauf. Ich möchte, dass ihr ratet. Challenge accepted. Ich möchte, dass ihr ratet, bei welchem Ereignis bzw. Ereignissen die Person dabei war, dass sie so besonders macht. Okay? Na, I'm hooked. Ja, okay. Fangen wir an. Wir haben wie immer 10 Punkte, die wir nacheinander durchgehen. Und die beiden Ratefüchse raten in dem Fall von mir, dem Philipp. Komm, quassel nicht, leg los. Ja. Ich bin schon total heiß und witzig. 80er Jahre Kinderspielshow, Ratefuchs. Der kleine Ratefuchs. Der kleine Ratefuchs. Okay, ich verstarb 2010. Der Zweite Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg? Ja. Der Dritte Weltkrieg? Nein, gab's ja nicht. Es muss ja ein real 2010. Oh Gott, das ist nicht lange her, aber zu lange, als dass ich mich irgendwie erinnern könnte, dass da irgendwas, was ist in 2010 passiert? Tschernobyl-Unfall. Ich glaube, meine Tochter wurde 2010 geboren, wenn ich es mir recht überlege. Aber das ist ja eigentlich scheißegal, weil wir müssen ja erraten, wo die Person dabei war, bei welchen geschichtlichen Ereignissen. Bei der Geburt meiner Tochter? Nein, nicht ganz. Okay. Yes. Ich war Ingenieur. Tschernobyl-Unfall. Beim, er antwortet gar nicht. Ich glaube, wir sind nahe dran. Fukushima. Nein. Okay. Ich bin 1916 geboren. 1916. Also der ist, ja, okay. Fast 100 Jahre alt geworden. Spricht allgemein gegen Verstrahlung. Habe ich die Story eigentlich schon erzählt mit den, ich meine, ich habe es garantiert schon erzählt. Es gibt, die japanische Regierung erkennt, Moment, stopp. Darf ich kurz ausholen? Ich weiß, wir sind hier bei A, der ja, Kurzform, ja, aber trotzdem. Hol aus! Ich habe Geburtstag und es ist mir nicht irgendwie ein Problem, das öffentlich kundzutun am 6. August. Und ich habe Namenstag am 8. August. Mhm. Speaking of, es sind genau die beiden Atombombenabwürfe über Japan. Einmal Hiroshima, einmal Nagasaki. Ist das wirklich so? Es ist wirklich naja, so. Mir ist sehr zu denken. Es gibt, Es gibt dir ja offensichtlich zu denken. Ja. Also es ist seit nunmehr knapp 36 Jahren macht mir das Freude, diesen Fakt einfach darzubieten. Neulich auf Reddit habe ich gelesen, dass die japanische Regierung tatsächlich eine einzige Person anerkennt, die offiziell beide Atombombenwürfe überlebt hat. Bingo! Am 6. August war dieser Herr in Hiroshima, die haben die Bombe irgendwann morgens abgeworfen. Richtig. Er hat es überlebt und, weil er Japaner ist, dienstbewusst, pflichtbewusst, hat sich in den Zug gesetzt nach Nagasaki. Und war dann irgendwie auf Arbeit und hat dann 2 Tage später den zweiten Bombenabwurf überlebt. Genau. Herr Dominik, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber du hast gerade komplett sein Rätsel gelöst. Richtig. Dann habe ich es offensichtlich neu. Also, ernsthaft? Ja. Die Rede ist von Herrn Yamaguchi Tsutomu. Ich hätte den Namen Entschuldigung, der Aussprache. Jetzt wird es komplett absurd. Danke. Willkommen bei A. Okay, noch ein paar Fakten über ihn. Was ich als Nächstes gesagt habe, ich bin Zug gefahren. Okay, ich habe 3 Kinder. Ich war 3 Monate lang geschäftlich in und fuhr am 8. August 1945 zurück nach Sonst wäre es ein bisschen einfach gewesen. James Cameron überlegt, mein Leben zu verfilmen. What? Das wusste ich nicht. Schon was gelernt. Es gibt aber über mich schon einen Film namens, Entschuldigung der Aussprache, Nijui Baku. Das ist garantiert falsch ausgesprochen. Aber garantiert. Es tut mir leid. Ich komme aus Japan, bin dort geboren und starb auch dort. Und zuletzt eben Hiroshima und Nagasaki sind wichtige Städte in dieser Geschichte. Wow. Aber jetzt habe ich eine einzige Frage. Es kann doch unmöglich sein, dass es da von alleine draufgekommen ist. Haben wir darüber gesprochen? Nein. Haben wir das vielleicht in unserem Slack, Achtung, nein. Name Drop? Das ist ja unglaublich. Dominik, wie lange kennen wir uns jetzt? Ich weiß nicht, ich höre die Geschichte gerade zum ersten Mal. Also das Nagasaki und Hiroshima, das hast du mir noch nie erzählt? Nein, das hast du mir noch nie erzählt. Oh mein Gott, das ist ein Zeichen. Das ist wirklich unglaublich. Krass. Ja, das tut mir jetzt echt ein bisschen leid. Also dann Prost. In diesem Sinne, ohne Muten, einmal Prost. Für diesen großartigen Sieg gelöste Folge aller Zeiten. Ja, dann seid ihr den Namen Radfüchse sehr, doch wirklich sehr cool überlegt. Und ich bin halt einfach zu schlau für diese Welt. Zu schlau für diese Welt. Und dann bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Herzlichen Dank an alle Zuhörer. Bitte bewertet uns bei iTunes. Guckt auf das-a.ch und folgt uns auf den üblichen sozialen Kanälen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis denn. Ciao.